Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Folge Codewort Popkultur. Heute gehen Nuria und ich mit euch ins Weltall. Nuria hat sich die ersten zwei Folgen von Star Trek Discovery angeschaut und ich habe die komplette erste Staffel Killjoys angesehen. Ja, und wir starten direkt mit Star Trek Discovery. Nuria, was hast du zu berichten? Genau, also da kann ich jetzt zuerst mal zur Einführung sagen, also es gibt eine neue Star Trek Serie, das zuerst mal. Das ist jetzt schon länger her, irgendwie 2005 oder so lief noch Star Trek Enterprise. Dann kamen ja dann die neuen Filme von J.J. Abrams, wo ja eine neue Zeitlinie eigentlich eröffnet haben, wo ein neuer Spock, ein neuer Kirk und so vorkam. Jetzt aber diese Serie, Star Trek Discovery, ist jetzt wieder in der alten Zeitlinie. Und die spielt 10 Jahre, bevor die alte erste Star Trek-Serie mit dem klassischen Kirk, mit dem klassischen Spock beginnt. Und da war halt natürlich ein großer Hype darum, weil alle Leute, oh mein Gott, neue Star Trek, und das ist nicht die aktuelle Kino-Zeitlinie, sondern wieder die alte, waren halt alle sehr gespannt. Und was cool war, dass Brian Fuller als Showrunner engagiert wurde. Er ist bekannt von Hannibal, Pushing Daisies und jetzt zurzeit American Gods. Also der wird sehr geschätzt von Fans und ist selber auch ein homosexueller Mann und so. Der ist sich wegen so Repräsentationen von Minderheiten sehr bewusst, wie man da, also dass man da mehr machen kann und so. Und haben sich halt sehr viele darauf gefreut. Und dann ist auch rausgekommen, wer halt die Hauptfigur ist. Die wird gespielt von einer Woman of Color, Sonequa Martin-Green, man kennt sie von Walking Dead. Da haben sich natürlich sehr viel gefreut, hier eine schwarze Frau in Star Trek als Hauptfigur, voll cool. Dann war auch noch Michelle Yeoh, eine asiatische Schauspielerin, die von so Martial Arts Filmen sehr bekannt ist. Ich habe eine Kollegin, die ist mega Fan von ihr und hat es halt auch nicht deswegen geschaut. Die wurde auch gecastet und in den Trailer und jetzt in den ersten Folgen sind halt diese zwei Figuren auch sehr präsent. Und das ist halt schon cool, dass man dann diese Serie sieht und eben eine Asiatin und eine schwarze Frau zusammen im Weltraum so Space Dream Team sind. Also das ist ein großer Pluspunkt von dieser Serie. Und also, ja. Da freut man sich, wenn man das so sieht. Ja, es ist so selten, dass Women of Color überhaupt Hauptfiguren sind und dann auch noch miteinander sprechen dürfen und viel Zeit zusammen haben. Ja, und das wirklich nur um sie zwei ging, weil Michelle Yeohs Charakter, sie ist dann da der Captain auf dem einen Schiff und sie, die Hauptfigur, also sie heißt Michael, hat also eigentlich einen üblichen Männernamen. Sie ist dann die First Lieutenant oder First Officer. Halt irgendwie so die auf der zweiten Rangordnung. Commander nennt sie glaube ich. Okay. Irgendein militärischer Rang, genau, direkt ich muss unter sagen, der Kapitänin. Für den Kontext, ich bin eigentlich nicht krasser Star Trek-Fan. Ich habe vereinzelt Folgen der alten Serien geschaut, also von allen irgendwo mal was. Dann die Filme habe ich vor ein paar Jahren mal viele durchgeschaut, so in den Ferien, und die aktuellen Filme von J.J. Abrams produziert, die habe ich eigentlich am liebsten, aber die sind ja eigentlich nicht so typisch Star Trek, sondern eher auch so actionlastiger. Deswegen gehe ich jetzt nicht an diese Serie rein mit, oh, ich bin eben jemand, der schon alle Star Trek Episoden voll gut kennt und alles gesuchtet hat und so. Ich bin da eher so ein casual Star Trek Fan. Deswegen habe ich dann vielleicht diese genauen Bezeichnungen nicht immer im Kopf. Ja, First Officer sehe ich jetzt, ist die Hauptfigur. Okay. Und dann ist halt eben Michelle Yeoh wie ihre Mentorin und das ist halt schon schön. Es gibt dann auch Flashbacks, wie sie sich kennengelernt haben und da ist eben noch speziell, die Hauptfigur ist eben eigentlich ein Mensch, die aber bei den Vulkaniern aufgezogen wurde. Als Kind ging sie zu den Vulkaniern und hat da nicht eine Erziehung von den Vulkaniern gekriegt. Also die sind ja immer eher so sehr auf Logik und zurückhaltend, Emotionen darf man nicht groß zeigen und so. Aber sie ist ja ein Mensch und dann gibt es halt auch diese Widersprüchen hier und wie sie dann mit diesen beiden Seiten umgeht und so, das gehört dann auch dazu. Und eben in Flashbacks sieht man auch, wie sie früher miteinander interagiert haben. Und das macht, also das ist schon ein großer Pluspunkt jetzt von diesen zwei Folgen. Ich muss jetzt einfach kurz sagen, dass diese zwei Folgen wie ein Pilotfilm funktionieren, weil es gibt dann am Schluss von den zwei Folgen wie einen Umbruch und nachher fängt eigentlich die Serie erst richtig an. Also so kann man es einschätzen. Da gibt es dann Sachen, die sich verändern. Und deswegen ist es jetzt eigentlich noch schwierig zu sagen, wie wirklich die Serie dann, also im wöchentlichen Rhythmus wirklich dann abläuft. Weil das waren jetzt wie zwei Folgen, die für sich irgendwie auch allein stehen können. Was es auch spannend macht. Ich will jetzt auch nichts spoilern, man könnte da dann noch mehr diskutieren. Was ich noch super fand, waren, dass die Effekte, die Set-Designs, Kostüme und so, Alien-Designs extrem hochwertig waren. Also da sieht man, haben sie viel Geld reingesteckt, weil es wirkt wie ein Film. Also es sieht nicht nach einem TV-Budget-Produktion aus. Da haben sie halt, weil es Star Trek ist, haben sie sich auch sehr Mühe gegeben. Also das ist auch super. Und da bin ich jetzt als nicht so großer Star Trek-Fan, kann ich das vielleicht nicht so gut einschätzen, aber ich habe gehört, dass ein paar Leute, die da kritisieren, dass es im Film, in dieser TV-Serie jetzt auf den ersten Blick doch eher auf Action geht und so dieser Exploring-Part da vielleicht noch zu wenig klar rüberkam, obwohl sie in der Serie selber darüber diskutieren, dass sie eben noch Explorer sein und nicht Soldiers, also Erforscher und Forscherinnen sein wollen. Statt Soldaten, weil es geht dann halt der Konflikt der Serie, der hier vorgestellt wird, ist dann halt, dass die Klingonen wieder auftauchen nach 100 Jahren, wo sie keinen Kontakt mehr hatten. Und das ist ja diese Alien-Rasse, die ja dafür bekannt ist, dass sie eher auf Konflikt und Krieg hinsteuert. Und dann hat diese, wie man dann damit umgeht, da geht es dann da wohl um in erster Linie. Und da ist es dann die Frage, ist dieser Discovery-Teil im Titel, kommt der dann immer noch zu tragen? Das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, und vielleicht ist es aber ein Hinweis, ich habe die erste Folge auch gesehen und sie beginnt ja mit einem nicht kriegerischen Aspekt. Und zwar, dass die beiden Frauen auf einem Planeten die Wasserversorgung wieder herstellen und dann auch die Kapitänin sehr findig dafür sorgt, dass ihr Schiff sie beide wiederfindet, weil sie, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht, es wurde direkt die ersten Szenen, die man sieht, sind eher Landschaft und diese Entdeckerinnen und Rettungs und eher halt etwas wieder aufbauen, Elemente und erst dann geht es wieder stärker. Und dann fand ich dann auch, der Rest der Folge war dann schon auch stark halt eher militärisch-kriegerisch, wobei, aber vielleicht ist das ein Zeichen, dass sie halt angefangen haben mit diesem anderen, so als Zeichen von wegen, keine Sorge, es geht schon auch darum. Ja. Und was mir dann auch gefallen hat, was dann halt leider direkt in dieses Kämpferische umgeschlagen ist, ist das, wie sie halt dieses fremde Objekt im All anschaut. Und das ja wirklich ist, wie wenn man zum Beispiel unter Wasser, also oder wenn man im Wald unterwegs ist und plötzlich merkt man, dass man sich in gemachten Strukturen befindet. Also dass man plötzlich merkt, oh, hier sind Ruinen von was ganz Altem oder noch nicht mal alt. Ich bin mal mit meinem Vater Kanu gefahren und dann sind wir an einer seichten Stelle lang gepaddelt und unter mir habe ich gesehen, wie sich so Steinkreise auftun. Und das war so, es war echt schön, einfach plötzlich zu merken, wie sich da Muster auftun, die irgendwer sich die Mühe gemacht hat zu machen, als halt das Wasser an der Stelle nicht war. So, und so dieses Entdecken von ich will jetzt nicht menschlichem Leben sagen, weil in Discovery gibt es ja alle möglichen Lebewesenarten, aber so dieses Moment gab es ja dann auch an der Stelle. Also es ist ein bisschen was mit dabei. Ja, und ich hoffe auch, dass es dann irgendwie noch so weitergeht. Da muss ich kurz sagen, dass Brian Fuller leider nicht mehr der Showrunner ist. Er ist dann abgestiegen aus verschiedenen Gründen. Er hatte dann doch wohl andere Ideen für die Serie als dann die anderen Produzenten. Da wissen wir jetzt halt nicht genau, was das für Veränderungen dann in der Serie, in der Produktion mit sich brachte. Also kann sein, dass er vielleicht da in eine bestimmte Richtung mehr pushte und sie wollten vielleicht dann doch mehr Action, mehr klassisch lineare Story. Das ergibt sich noch. Aber ich hoffe einfach, weil der Titel der Serie sagt das ja. Also es heißt dann auch das Schiff, auf das sie dann, das kommt dann noch vor, und dass es dann in erster Linie geht, das heißt schon selber Discovery. Also ja. Weiß man schon, das vielleicht ist geht es, ja, vielleicht ist es auch die Entwicklung von ihr. Also die Hauptfigur war ja schon für mein Empfinden eher aggressiv. Also ja. Eher auf... und vielleicht gehört es zu ihrer Entwicklung auch, dass sie lernt, diesen anderen Aspekt auch stärker wertzuschätzen. Diplomatie, ja. Und das ging es ja auch. Eben geht man ja. So vor wie die Klingonen, dass man immer nur auf Aggressionen pocht, oder versucht man es eben doch auf die diplomatische Weise? Ja, das ist ja auch dieser Konflikt in der Serie, ja. Also, ja, es ist dann ja sind wir mal ja, genau. So viel kann man noch nicht sagen. Dann gehen wir mal weiter zu Killjoys. Auch eine Serie, die von uns aus gesehen im All spielt. Killjoys bedeutet auf Englisch Spielverderber, Spielverderberin. Und ist aber ein Wortspiel, weil es geht hier um KopfgeldjägerInnen, die auch halt töten dürfen. Und das kann man sich so vorstellen, ich habe es noch nicht ganz begriffen, weil die Serie, ich habe die erste Staffel jetzt gesehen, geht Schritt für Schritt vor beim, also bei der Welt. Also es wird einem nicht irgendwie von vornherein erklärt oder so, wie das ist jetzt selten der Fall, aber manchmal ist es ein bisschen stärker, dass man direkt erfährt, wie so die Verhältnisse sind, also dass einem die Welt kurz erklärt wird. Aber hier ist es wirklich so, man begreift irgendwie dann mit der Zeit, dass es diesen Planeten Westerly gibt, der eher schlechte Lebensbedingungen hat. Und dieser Planet Westerly ist in einem Teil des Weltalls, der von der Company beherrscht wird und von den Nine. Aber es gibt noch viel mehr im Weltall. Und wir sind aber nur in diesem kleinen Ausschnitt mit etwa 3 Planeten. Westerly, der nicht so gut ist fürs Leben. Dann Leith mit sehr grünen Flächen und ich glaube, dann gibt es auch einen 3. Planeten. Und diese Kopfgeldjägerinnen sind unabhängig von den staatlichen Strukturen auf diesem Planeten. Also die sind nur ihrer Agentur und den Auftraggeberinnen Rechenschaft schuldig. Und damit hat man natürlich direkt die Hauptfiguren Dutch, eine junge Frau, und ihr Partner Johnny Jacoby, hat man natürlich direkt dieses Außenseiter-Bonus, die einfach nicht festsitzen jetzt quasi auf Westerly, sondern überall hinkommen können. Das macht es also auch möglich, die ganze Welt zu erkunden und trotzdem nicht mehrere Erzählstränge aufmachen zu müssen, sondern einfach sehr eng bei Dutch und Johnny bleiben zu können. Genau, und worum es jetzt genau geht, will ich gar nicht so genau erklären, weil es eigentlich sehr schön Schritt für Schritt so entwickelt wird. Dutchs Hintergrund und Johnnys Hintergrund und der Hintergrund von Westerly. Es ist auch klar, dass da irgendwie, es gibt Mönche, die gerne eine Revolution anzetteln möchten, und es gibt welche, die das natürlich unterdrücken. Und ich sage jetzt einfach, was mir sehr gut gefällt an der Serie. Erstens ist es die weibliche Hauptfigur. Die ist einfach sehr, sehr cool, sowieso als Figur. Und dann auch, dass sie eine Frau ist oder eine Hauptfigur, die super stark ist, also sehr fähig in dem, was sie tut. Und gleichzeitig aber auch Fehler macht und sich selbst für die Beste hält, was sie oft auch ist, aber sie tut das auch einfach und es ist halt so. Also sie kann die Chefin sein, ohne ständig irgendwie diplomatisch da das irgendwie rückkoppeln zu müssen oder die emotionale, also irgendwie immer emotionales Verständnis für andere zu haben. So, das ist eher Johnnys Rolle, und Johnny ist aber auch nicht dann quasi einfach der Typ, der immer für das Soziale oder so zuständig ist, sondern er ist der Technik-Freak, der ihr Raumschiff auch in Schuss hält, und er ist auch der Liebling des Raumschiffs. Das merkt man auch sehr schnell. Das hat mir sehr gut gefallen, und es ist sehr brutal. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil wenn ich dann das erste Mal so eine Serie schaue, dann geht es gut. Aber ich weiß, dass ich sowas dann weniger wieder schauen kann, weil es einfach so, es ist echt, also es passieren viele brutale Dinge und auch einfach so im Hintergrund. Also es wird schon gezeigt, dass das eine nicht sehr angenehme Gesellschaft ist, um in ihr zu leben. Und es gibt coole Nebenfiguren, eine Ärztin und eben ein revolutionärer Mönch und ein Barbesitzer, der, ich will nicht über seine Sexualität sprechen, aber der quasi queer ist, wie er sich verhält. So, also das meine ich im Sinne von, der hat es nicht nötig, sich krass maskulin kodiert zu verhalten. Mhm. Und was mir auch gefallen hat, ist, sie haben einen Kollegen, und das ist ein asiatischer Mann, und ich finde, von der, und der hat so eine Frisur, wo er, die man auch oft so als so Stereotypen asiatischen Männern, die gut kämpfen können, sieht. Also so lange Haare und dann so zurückgebunden. Ja. Und ich finde, asiatische Männer in amerikanischen oder nordamerikanischen Sachen, ich glaube, es ist eine kanadische Serie, sind ja oft sehr stereotyp dargestellt. Und was aber bei, und dann fand ich so witzig, weil er hat gesprochen und er hatte einfach einen ganz völlig akzentfrei, und ich dachte so, ja klar. Und ich dachte, ich höre so Männer ständig mit Akzent sprechen in solchen Filmen, oder Männer, die so aussehen, müssen dann irgendwie oft werden, also einen Akzent draufsetzen. Und ich fand es so cool, quasi einfach dieser Typ, der vielleicht diese anderen Attribute dann hat, eben, der so wirkt wie aus einem Martial Arts Film aus Nordamerika, der dann irgendwie so sprechen muss, der einfach halt das flachste, was weiß ich, welches Englisch der dann spricht. So, das fand ich noch witzig, wie halt so eigene Sehgewohnheiten und quasi rassistische Stereotype einfach so drin sind, und ich dann so da so, hä, wie redet denn der? So, fancy ist das. Es weiß der Typ. Der ist auch ganz, den mochte ich auch gerne. Was ich spannend fand, war auch der Gebrauch von Technologie. Also es gibt eine sehr breite Spanne an unterschiedlichsten technischen Hilfsmitteln. Und was ich gemerkt habe, ist, dass sie sehr clever darstellen, wie selbstverständlich diese Hilfsmittel sind. Und zwar kommt es öfters vor, dass jemand sich freiwillig einfach technischem Zugriff aussetzt. Also eigentlich ohne mit der Wimper zu zucken, legen sie sich hin und lassen irgendetwas in ihr Gehirn, auf ihr Gehirn zugreifen, oder lassen sich irgendwas, also teilweise auch jetzt nicht unbedingt, nicht immer super freiwillig oder sonst was, aber ohne, also ich saß jedes Mal da und dachte, wow, warte ab, was ist das? Willst du das wirklich an dich ranlassen? Und es kommt aber sehr oft vor, eigentlich Folge für Folge, dass sie irgendein technisches Hilfsmittel an sich ranlassen. Oder so auch eine Kombination aus Technologie und Biologie, also so Biotechnologie. Ja. Genau, und ich meine, das sind jetzt keine echten Cyborgs, weil sie es nicht immer an sich dran haben, aber ich fand, es war wie so, es ist wie ein bisschen eine Cyborg-Gesellschaft, die sehr noch, also die sehr eng verflechtet mit Technologien an sich am Körper auch arbeitet. So. Und auch wie, also auch ihr Raumschiff hat eigentlich immer Kontakt zu ihnen. So, also die können sich immer hören. Ich glaube, das geht dann über, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt ein Implantat ist, das sie haben, oder dass das über einen Knopf im Ohr geht. Aber irgendwann kommt zum Beispiel auch ein Implantat vor, das zwar sehr hohe Technologie ist, aber dass auch zwei Menschen miteinander verknüpft, und sie finden das nicht irgendwie, also sie finden das interessant, weil es sehr selten ist, und man will das auch nicht unbedingt mit jeder Person, aber grundsätzlich finden sie das eine coole Sache. Also so merkt man einfach, dass, wie selbstverständlich sie damit umgehen. Genau. Und ja, und ich fand auch, dass die, also ich habe mir überlegt, ob ich finde, dass die Frauen sexualisiert werden. Und ich glaube, die Serie freut sich darüber, dass sie attraktive Frauen haben. Sie freut sich aber auch darüber, dass sie attraktive Männer haben in der Serie. Und wenn man jetzt ganz kritisch ist, dann gab es ein paar Sachen, wo ich so dachte, warum sehen wir das jetzt? So wie sie einfach nur in Unterwäsche und so. Aber ich finde, es ist eher eine sexpositive und körperpositive Serie, als jetzt, dass sie diese Frauen sehr krass sexualisiert. Also ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Genau, also es sagt vielleicht eher was darüber aus, wie wohl sich die Leute jeweils fühlen mit ihrem eigenen Körper. Und gerade bei Dutch ist es, glaube ich, noch wichtig. Sie ist eine vielfach ausgebildete Kämpferin. Genau, aber da muss man vielleicht, also das wäre ein Diskussionspunkt, über den ich gerne reden würde, mit wem die Serie auch gesehen hat. Ja. Ist das jetzt so, weil abgesehen davon, es gibt zwar sehr viele Männerfiguren, aber die Frauenfiguren, die es gibt, sind ziemlich cool. Es gibt eine Ärztin und ihre Vermittlerin von den Kopfgeldjägern, von Dutch Johnny, ist auch eine Frau und auch eine der Widersacherinnen ist. Und was ich auch gelesen habe bei einer, was ich auch finde, stimmt, ist eigentlich keine Figur ist schwarz oder weiß. Du kannst, wenn du es auch nicht immer mit ihnen einig bist, kannst du aber die verschiedenen Beweggründe auch nachvollziehen. Also es ist einfach gut geschrieben. So, also darüber habe ich mir überhaupt nicht Gedanken gemacht, dass ich so dachte, das ist ärgerlich, weil Leute würden nicht so handeln oder sonst was, sondern das ist einfach flüssig. Flüssig und spannend erzählt. Und was auch sehr schön ist, ist, dass die Leute in dieser Serie über ihre Dinge reden. Das heißt nicht, dass nicht auch mal ein Missverständnis vorkommen kann oder dass es ein Problem sein kann, dass zwei Leute nicht so gut darin sind zu sprechen. Aber was nicht vorkommt, ist, dass unnachvollziehbar nicht über Sachen gesprochen wird. Was ja immer mal wieder vorkommt in Filmen, wo du denkst, warum sprecht ihr nicht einfach drüber? Und die Serie geht noch einen Schritt weiter, dass sie in dieser Beziehung, in dieser Hauptbeziehung zwischen Dutch und Johnny, aus den beiden Partnern beim Kopfgeldjagen, die haben eine sehr gute Beziehung, was es angeht, über ihre Gefühle auch zu sprechen und sie auszusprechen. Genau, und das sieht man nicht so oft, dass zwei Leute tatsächlich in der Lage sind, sich zu sagen, dass sie sich gern haben und was sie aneinander haben und so und auch füreinander Sorge tragen. So. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt sehr konfus drüber gesprochen, aber es ist wirklich eine tolle Serie. Die erste Staffel kann man jetzt auf Netflix sehen. Was mir auch gefällt ist, es ist von einer Frau gemacht, Michelle Labretta. Und ich habe ja die erste Folge Discovery auch wieder gesehen. Und da sind schon einige Frauen dann genannt in den Credits, aber ich dachte einfach auch wieder, in so vielen Sachen von diesen Filmen und Serien aus sind einfach alles Männer. Und die mögen einen guten Job machen, aber es ist einfach krass. Es ist einseitig, und, ja. Ja, es ist so einseitig und es ist einfach schade, weil ja, diverse Teams, also erstens sollten die Menschen jeder Art die Chance bekommen, halt auch da arbeiten zu können und andererseits machen diverse Teams auch diverseres Programm oder besser gesagt, wenn es so diverse Programme gibt wie Discovery, wie auch Killjoy ist ein sehr diverses Cast, werden die Sachen halt auch nicht, sind nicht so in hoher Gefahr, so mega stereotyp zu werden. Genau, es braucht diese anderen Perspektiven, um da entgegenzuwirken. Ja, ich meine, was wir auch wissen ist, also das denke ich jetzt manchmal, wenn ich das sehe, dass das alles Männer sind, dass man dann halt, ich weiß einfach, also für mich ist der Zug längst abgefahren, irgendwie in dieses Arbeitsfeld zu gehen, aber so, es ist halt da, das wissen wir, das Gefühl, dass wenn Kinder und Jugendliche das sehen und nur Rollenvorbilder, die sehr stark von ihren sozialen Marken abweichen, dass man dann nicht so das Gefühl hat, dass man da rein kann. Das ist einfach schade. So. Ja. Genau, deswegen hat es mich gefreut, dass die Serie von einer Frau gemacht ist. Es wird langsam besser. Genau. Cool, aber das ja. Das war's. Genau. Das ich wusste nicht, dass es, Kill Choice. Ich wusste nicht, dass es von einer Frau produziert, also erschaffen wurde. Das war jetzt gerade News für mich. Das ist echt cool. Also Science-Fiction-Sachen sind ja immer noch sehr männerlastig oft. Ja. Genau, dabei gibt es so viele Fans, so viele weibliche Fans von Science-Fiction-Sachen und da weiß ich noch nicht so viel drüber, aber wenn man Leute fragt, die sich auskennen mit Fandom, das weibliche Star Trek-Fandom ist so grundlegend wichtig für die Fandoms, die danach kamen. Ja, das wissen viele. Und die haben schon, genau, also mit den Zeitschriften und dem Schreiben und dem Austausch. Und also ich meine, was Fans ja alles machen, darüber reden wir immer wieder. Und ich glaube, das Star Trek-Fandom, das weibliche Star Trek-Fandom ist quasi, ich habe manchmal fast ein bisschen das Gefühl, die sind fast schon ein bisschen Legende, so im Fandom. Ja, weil es nicht im Mainstream bekannt ist. Dann wissen es wieder nur die Fans, die schon drin sind. Aber eigentlich ist es Fakt. Also es gibt wissenschaftliche Bücher darüber, wo steht, Frauen, weibliche Star Trek-Fans waren die ersten Conventions, eben Fan-Magazines, all diese E-Mail-Listen und so organisiert haben. Genau, die waren aus denen dann, genau, und auch einfach, wo wir heute diese ganzen Plattformen haben, die ohne diese Frauen nicht denkbar wären. Und ich glaube, sie sind ja zum Teil heute noch sehr aktiv. Das ist ja immer das, wenn über Fans gesprochen wird, denken die Leute immer an irgendwie junge Frauen oder so. Dabei haben wir da alle Jahrzehnte dabei oder alle Altersklassen. Das stimmt, die werden leider vergessen. Dann immer so, es ist nur etwas für Jugendliche oder Teenager oder so. Nein, es gibt auch Leute, die halt schon seit 20, 30 Jahren da drin sind und diese Leidenschaft auch normal noch weiterführen, was vollkommen okay ist. Ja. Dann nur eine Sache, die ich nur sagen will, bei Star Trek Discovery ist einfach lustig, weil wir jetzt gerade über Fans geredet haben, dass es Leute gibt, die sich als Star Trek-Fan bezeichnen, aber sich darüber aufregen, dass in der Serie jetzt eine schwarze Frau im Vordergrund steht. Von wegen, oh, das ist echt krass. Star Trek wird jetzt von Social Justice Warriors übernommen und es geht nur noch um Politik und Social Justice. Aber so, oh mein Gott, ihr habt das Konzept von Star Trek so was von nicht verstanden. Also das weiß man eigentlich auch als Casual Star Trek-Kenner, dass Gene Roddenberry da eine Utopie erschaffen wollte, wo eben Russen mit Amerikanern zusammenarbeiten. Eine schwarze Frau ist ebenfalls hat eine wichtige Rolle auf dem Schiff und so weiter. Er war ja eine Serie, die da sehr viele Fortschritte gemacht hat. Die allererste Serie von Star Trek. Also unglaublich, wie da Leute meinen, sie sind großer Star Trek-Fan und sich dann darüber aufregen, dass jetzt da wieder wegen Diversität und eben sozialer Gerechtigkeit dein Star Trek das mit eingebunden wird. Unglaublich. Mhm. Also das finde ich wirklich sehr traurig, aber sieht man wieder, dass es leider auch Fans gibt, die sich eben als Fans bezeichnen, aber dann da die Grundmessage wie in einem Ohr rein und beim anderen wieder raus geht. Und eben weibliche Fans, die gehen dann vielleicht wieder mit anderen Perspektiven ran. Die freuen sich dann zum Beispiel, wenn dann so eine Figur im Vordergrund ist. Ja, und ich glaube, das, was einen ja speziell auch irritiert ist, also weil man hat ja teilweise die Hoffnung, oder ich weiß, es Rezeption ist sehr kompliziert, also wie Leute Inhalte verarbeiten, ist so unterschiedlich und auch komplex, aber man hat ja teilweise schon die Hoffnung, dass Serien mit guten Inhalten oder für uns bedeutet gut politisch progressiv, halt auch Leute beeinflussen. Und wenn man dann hört, dass eine Serie, die eigentlich, eben Star Trek war ja schon immer sehr divers und hatte eben politisch quasi nicht auf kriegerische Konflikte ausgerichtet. Und wenn man dann halt merkt, dass Leute, die eben von sich zumindest behaupten, dass sie Star Trek sehr gerne haben, aber diese Grundelemente nicht begriffen haben, das ist dann halt wie auch schade, weil man denkt, es hätte ja auch vielleicht sein können, umgekehrt, dass diese, wenn die das so gern haben, ja auch vielleicht ein bisschen was ändert, weil das hat mir manchmal als, ich das ist jetzt nicht besonders objektiv und wissenschaftlich, aber so die Hoffnung ist ja manchmal schon da, dass irgendwie durch gute Inhalte oder auch Leute irgendwie herangeführt werden können an Sachen. So, also das, ja, das ist halt schon auch... Ja, aber ich meine, was wir auf jeden Fall wissen, also es macht natürlich was aus, was für Inhalte Medien haben, und ich glaube, den Aspekt, den man ganz sicher sagen kann, ist, dass wenn Leute halt, dass dieser Effekt von wegen, wenn am Tisch jemand was Rassistisches sagt und niemand traut sich was zu sagen und du sagst was dagegen, dann sprichst du nicht unbedingt damit diese Person, die was Rassistisches gesagt hat, es ist besser weiß danach, aber du sprichst auch für all die Personen am Tisch, die sich nicht trauen, was zu sagen und die sich wohler fühlen und nicht so schlecht, wenn man was sagt. Also es ist meistens gar nicht, dass man die Person erreicht, die was Diskriminierendes macht, aber man erreicht die anderen Personen, die entweder nicht, also sich nicht sicher sind, was das soll, oder die wissen, dass das eine Verletzung war und dann quasi wie die Verletzung weniger erleben. So, das hilft mir, also das hilft mir manchmal noch, dass man weiß, man macht es nicht für die blöde Person, weil gebe ich mir jetzt, verschwende ich jetzt meine Energie auf wen, die so sind, aber wenn man sich erinnert, man macht es für die Menschen, die entweder betroffen sind oder nicht sicher oder eher das auch nicht richtig finden, aber sich nicht trauen, dann finde ich, es ist wie so ein anderer Aspekt. Und das würde ich sagen, ist auch, das ist ja auch damals bei unserem Podcast, als wir uns entschieden haben, ist, wir machen diesen Podcast als Raum für Leute, denen diese Themen auch wichtig sind und die auch gehört werden wollen. Und das, denke ich, ist auch immer der wichtige Aspekt. Man macht diverse Filme und Serien nicht, damit irgendwie all die Leute, die eh schon stark komische Ansichten haben, besser werden, sondern macht es für all die Leute, die quasi nicht das sehen, was sie sich eigentlich wünschen und wo sie sich wiedersehen können. So kann man es vielleicht so sehen. Mhm. Also ja, aber es ist schon komisch mit diesen Fans oder diesen Leuten. Und auch dieses Anti-Politik-Argument geht mir sowieso auf die Nerven. Also da ist es einfach, sobald sie Politik sehen, die halt nicht nach ihrem Status quo Vorstellung funktioniert, sonst ist es wie unsichtbar für sie, weil Politik hat immer, in jeder Medienobjekt ist irgendwas Politisches drin. Also wenn jemand, also da habe ich ja schon einiges gesehen, man kann sich nicht ohne Politik irgendwas schreiben, erschaffen. Aber meistens ist es wie unsichtbar, weil es halt einfach dem entspricht, was man sonst immer schon erlebt. Aber wenn dann auf einmal andere Perspektiven, andere Ansichten, Sachen, die den Status quo in Frage stellen, dann wird es aufgebrochen für diese Leute. Die sind dann auf einmal, was? Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Das widerspricht dem, was ich mir gewöhnt bin. Und was noch dazu kommt... Und auch, wenn es ihre Privilegien in Frage stellt. Ja, das haben sie ja gar nicht gerne. Genau, das ist das Schlimmste. Genau. Und was ich noch gerade gemerkt, mir im Kopf durchgedacht habe, dass ja das Konzept von Star Trek-Fans wurde ja dann wie eigentlich noch künstlich so konstruiert, dass es vor allem eine Männersache wurde. Dieses Klischeebild des Trekkies. Obwohl ja eigentlich die Hardcore-Fans viele Frauen waren, wurden die auf einmal ausgeblendet und dann hat man nur diesen typischen Geek-Nerd, Loser in Anführungszeichen, in Medien dargestellt. Ich glaube, da wurde eben sehr vieles einfach künstlich hervorgehoben und auch konstruiert. Vielleicht gibt es solche Beispiele, gibt es vielleicht sogar sehr sicher, aber es wurde wie zum, das ist eigentlich der einzige typische Star Trek-Fan. Und dann hat sich das so entwickelt, dass dann auch Männer das wie so, ja, Star Trek ist eine Männersache, Frauen haben hier nichts zu suchen, das ist unser Raum, das ist unser Ding, was ja eigentlich eben nie stimmte. Und dann, dass diese Fans sich dann eben dann so reklamieren, haben das eben dieses Bild noch im Kopf, hey, Star Trek ist so eine Männerbastion, was eben total Blödsinn ist. Aber das sind diese falschen Vorstellungen, für die dann zur Realität werden und dann eben überrascht sind, wenn das wieder in Frage gestellt wird. Nichts hinzuzufügen. Ja. Genau. Super, jetzt haben wir noch sehr schön tiefgründige Fans und cool, und das nicht solche Kulturen gesprochen. Ja, aber eben die beiden Serien, finde ich, bieten sich dafür auch an, weil sie beide ein starkes politisches Bewusstsein haben. Also auch Killjoys ist voll von politischen, also da geht es um Kapitalismus und um Machtstrukturen und um auch Diskriminierung, also um, ja, alles Mögliche. So, und eben Star Trek ist ja auch schon immer sensibel für solche Themen. Na dann, bin ich mal gespannt, was wir in 2 Wochen zu berichten haben. Star Trek Discovery geht bis dahin weiter. Ich muss noch ein bisschen länger warten, bis es mit Killjoys weitergehen kann. Wir hoffen aber, ihr habt gerade Spaß mit irgendeiner Serie oder einem Buch oder was auch immer. Und sagen Tschüss. Wir waren Ann-Sophie und... Nuria. Sorry, so, sonst sage ich immer deinen Namen mit, gell? Ja, also wir waren Ann-Sophie und Nuria, die, ja. Und wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay, es hat nicht 6.